Zum Schluss möchten wir euch noch eine kleine Ballade vortragen, die ganz neu ist. Und sie behandelt so manch einen Skinhead, der jetzt mit langen Haaren Kommerz betreibt und damit wahrscheinlich ziemlich viel Geld macht. Wir hören die Lieder nach wie vor noch heute und es sind Hymnen für uns. Doch es sollten diese Leute wissen, was sie früher einmal waren und was sie jetzt sind für Verräter. Deshalb haben wir das nächste Lied, Ist es das wert, getauft. Jahren, als es für euch begann, ging ihr einen langen, dunklen Weg entlang. Eure Lieder, die setzten Meilensteine, die ihr längst schon übersprang. Die Kids der Straße haben sie euch da. Damals Songs, die wurden unbezahlbar und die Stunde des Siegers habt ihr längst erreicht. Doch wo sind die wahren Erinnerungen an das, wie und was ihr einmal war? Ist es das wert, ein Verräter zu sein? Für Erfolg und Besonderheit. Ja, ist es das wert, ein Verräter zu sein? Für Kommerz und Verlogenheit. Vom Erfolg des Kommerzes sieht man es euch an. Stolz und auch kein netter Mann. Doch was soll die Verschwendung, die euch längst verwischt? Denn der Sieg um des Verrats entsteht euch im Gesicht. Ist es das wert, ein Verräter zu sein? Für Erfolg. Ist es das wert, ein Verräter zu sein? Konzert. Und an alle. Und viel Spaß bei einem weiteren Verlauf. Mit einem Gruß an die besten Onkels nach Frankfurt. Dankeschön.